Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Ikhlasul ibada lehu subhane. Wie Ikhlasul ibada, dass die Gottesdienste, die Ibadat, nur ihm einzig und alleine ausgeführt werden. Wal kufru bima yu'badu min duni. Und dass man Kufr macht an all das, was die Menschen außer ihn anbeten, der Baraka wa ta'ala. وبالصياح عولوا علينا تقدم الطلائع الجهاد تقدم الطلائع الجهاد تقودهم قعيدة الجهاد تقودهم قعيدة الجهاد ليرجع الأقصى من الأعادي ليرجع الأقصى من الأعادي ويرجع خلافة الرشاد ويرجع خلافة الرشاد. Der Prophet hat Khalid ibn Walid, also wir reden von Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu war Khalifa, der erste Khalifa der Muslime, nach dem Tod des Propheten a.s.w. Zu der Zeit des Propheten a.s.w., er also hat ihm diesen Namen gegeben und er hat ihn noch darauf aufmerksam gemacht, dass Khalid ibn Walid noch viel Gutes anstellen wird, fi sabilillah. Ja, wann war das? Wann war das? In welcher Schlacht? In welcher Schlacht war das, wo Khalid ibn Walid also das erste Mal im Islam? Ja? Nein, nein, nein, das war zur Zeit von Abu Bakr. Mu'ta. Ja, in Mu'ta, gegen die Römer. Der Prophet sagt, euer Anführer ist Ja'far. Ja? Wenn er stirbt, wer? Abdullah ibn Rawaha. Und wenn er stirbt, Zayd ibn Haritha. Ja? Der Prophet s.a.w. wusste mit Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarung natürlich, dass die sterben werden. Wenn der stirbt, dann der. Wenn der stirbt, dann der. Wenn alle drei gestorben sind, sucht euch einen von euch aus. Okay? Jemanden, mit dem ihr alle zufrieden seid. Ja? Subhanallah. والله ما اهتدينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا فأنزل سكينة علينا. Dann haben sie Khalid ibn Walid als ihren Führer ausgewählt. Khalid ibn Walid hat sich die ganze Lage angeguckt. Sie haben noch einen Angriff also gestartet, probiert, versucht, was man machen kann. Khalid ibn Walid hat sofort die Lage eingeschätzt, man kann da nichts mehr viel tun. Das Beste für die Muslime, das Beste für die Armee ist, dass wir uns zurückziehen. Ja? Weil die Römer, die ziehen sich auch zurück. Es ist nicht so, dass sie uns jetzt jagen. Die rennen uns hinterher und wir ziehen uns zurück und gehen nach Medina. Das wäre dann ein Problem. Aber wenn die sich zurückziehen, ja, die Römer ziehen sich zurück und sie planen nicht noch einmal anzugreifen. Ja? Dann ist das eine gute Gelegenheit, dass wir uns auch zurückziehen. Ja? Die gehen nach Hause und wir gehen nach Hause. Sie jagen uns ja nicht. Wenn sie uns jagen würden, dann wäre das eine klare Niederlage. Aber sie wollen ja auch nicht kämpfen. Sie wollen zurück. Und das ist eine gute Gelegenheit für uns. Oder nicht? Ja? Darf man das machen? Sich so zurückziehen? Natürlich darf man sich zurückziehen. Ja? Strategie, Taktik. Ein Muslim darf nicht dumm und blöd sein. Ja, sich zurückziehen, das ist die Strategie und das ist auch das ist auch in Ordnung. Ja, wann ist es verboten? Es ist verboten, dass man wegläuft, während die Schwerter aufeinander fliegen und wenn es funkt, richtig. Ja, das nennt man Sahf. Ja? Sahf nennt man, wenn sich die Reihen vermischen. Ja? Die muslimischen Truppen und die Kuffar-Truppen, wenn sie sich ineinander vermischen. Ja? Wenn sie sich, wie nennt man das, also der Spieg, Schebeke, wie nennt Schebeke, sagt man Netz, aber wie nennt man das, der Spieg, wenn man die Finger so, wie nennt man das auf Deutsch? Wenn sie sich so vermischen und aufeinander einschlagen, da darfst du nicht weglaufen. Dann ist es, das ist eine große Sünde. Ah. in diesem Fall. Aber dass man sich zurückzieht, strategisch, oder dass man einer anderen Kampftruppe sich anschließt, oder, aber in diesem Fall, jetzt ist Kampf, und die rücken nach vor. Und jetzt, du wirfst deine Waffe, oder du wirfst sie nicht, du gibst sie auf die Schulter und rennst weg und lässt die Muslime im Stich. Das ist große Sünde. على الجهاد ما حين ساعة على الجهاد ما حين ساعة نحن الذين بايعوا أسامة نحن الذين بايعوا أسامة على الجهاد ما حين ساعة على الجهاد ما حين ساعة. Wir sind stehen geblieben bei der Aussage von Abu Bakr radiallahu anhu. Sagt Abu Bakr radiallahu anhu zu Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, wie ihr wisst, war noch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm den Namen Saifullah al-Maslul gegeben. Khalid ibn Walid. Der Prophet alaihi salatu wasallam hat ihm den Namen Saifullah al-Maslul gegeben. Also Allahs gezogener Schwert. Ja? Allahs rausgezogener Schwert aus der Hülle, ja? Aus der Scheide. Rausgezogener Schwert. Und die Bedeutung von diesen Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Khalid ist Saifullah al-Maslul, Allahs gehobener oder rausgezogener Schwert, bedeutet, dass Khalid ibn Walid nicht besiegt werden kann und er kann nicht sterben. Fi sabilillah. Ja? Er kann nicht getötet werden. Weil wie ist es möglich, dass Allahs Schwert getötet wird, dass Allahs Schwert runterfällt, dass Allahs Schwert gebrochen wird? Das ist die Bedeutung. Deswegen Khalid ibn Walid, obwohl er immer in den ersten Reihen war, sein Körper war voller Verletzungen und Narben, er hat es nicht geschafft, getötet zu werden, fi sabilillah. Andere Sahaba wurden getötet, er wurde nicht getötet. Und ihr kennt ja die Überlieferung von Khalid ibn Walid, als er im Bett lag, also Sterbebett sozusagen, kamen die Sahaba zu ihm zu Besuch und hat geweint, hat gesagt, schaut mich an, Allahu Akbar. Ich sterbe jetzt hier wie ein alter Kamel. Wie ein alter Kamel sterbe ich jetzt im Bett. Ich habe es nicht geschafft, also fi sabilillah, also in einer Schlacht, im Kampf, also getötet zu werden. Ja? Und die Sahaba haben ihn darauf aufmerksam gemacht, die haben gesagt, Subhanallah, der Rasulullah s.a.w. sagt über dich, du bist Saifullah, du bist Allahs Schwert. Wie ist es möglich, dass Allahs Schwert gebrochen wird oder besiegt wird? Nein. Deswegen bist du nicht gestorben. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Aywa. Und wie ihr wisst, der Prophet s.a.w. hat Khalid ibn Walid, also wir reden ja von Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu war Khalifa, der erste Khalifa der Muslime. Nach dem Tod des Propheten a.s.w. Zu der Zeit des Propheten a.s.w. er also hat ihm diesen Namen gegeben und er hat ihn noch darauf aufmerksam gemacht, dass Khalid ibn Walid noch viel Gutes anstellen wird, fi sabilillah. Wann war das? Wann war das? In welcher Schlacht? In welcher Schlacht war das, wo Khalid ibn Walid als das erste Mal im Islam, nein, das war zur Zeit von Abu Bakr, Mu'ta, in Mu'ta, gegen die Römer. Der Prophet sagt, euer Anführer ist Jafar. Wenn er stirbt, wer? Abdullah ibn Rawaha. Und wenn er stirbt, Zayd ibn Haritha. Der Prophet wusste mit Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarung natürlich, dass die sterben werden. Wenn der stirbt, dann der. Wenn der stirbt, dann der. Wenn alle drei gestorben sind, sucht euch einen von euch aus. Okay? Jemanden, mit dem ihr alle zufrieden seid. Subhanallah. Al-Muhim. Genau so ist es auch passiert. Jafar wurde also getötet worden im Kampf und danach Abdullah ibn Rawaha und danach Zayd ibn Haritha, alle drei wurden getötet. Und dann haben sie Khalid ibn Walid als ihren Führer auserwählt. Khalid ibn Walid hat sich die ganze Lage angeguckt. Ja? Sie haben noch einen Angriff also gestartet, probiert, versucht, was man machen kann. Khalid ibn Walid hat sofort die Lage eingeschätzt, man kann da nichts mehr viel tun. Das Beste für die Muslime, das Beste für die Armee ist, dass wir uns zurückziehen. Ja? Weil die Römer, die ziehen sich auch zurück. Es ist nicht so, dass sie uns jetzt jagen. Die rennen uns hinterher und wir ziehen uns zurück und gehen nach Medina. Das wäre dann ein Problem. Aber wenn die sich zurückziehen, ja, die Römer ziehen sich zurück und sie planen nicht noch einmal anzugreifen, ja, dann ist das eine gute Gelegenheit, dass wir uns auch zurückziehen. Ja, die gehen nach Hause und wir gehen nach Hause. Sie jagen uns ja nicht. Wenn sie uns jagen würden, dann wäre das ein klare Niederlage. Aber sie wollen ja auch nicht kämpfen. Sie wollen zurück. Und das ist eine gute Gelegenheit für uns. Oder nicht? Ja? Darf man das machen? Sich so zurückziehen? Natürlich darf man sich zurückziehen. Ja? Strategie. Taktik. Ein Muslim darf nicht dumm und blöd sein. Ja? Sich zurückziehen, das ist die Strategie. Und das ist auch in Ordnung. Ja? Wann ist es verboten? Es ist verboten, dass man wegläuft, wenn die Schwerter aufeinander fliegen und wenn es funkt. Richtig. Ja? Das nennt man Saf. Ja? Saf nennt man, wenn sich die Reihen vermischen. Ja? Die muslimischen Truppen und die Kuffar-Truppen, wenn sie sich ineinander vermischen. Ja? Wenn sie sich, wie nennt man das? Also der Spieg. Schebeke, wie nennt Schebeke, sagt man Netz, aber wie nennt man das? Der Spieg. Wenn man die Finger so, wie nennt man das auf Deutsch? Wurscht! Ah, wenn sie sich so vermischen und aufeinander einschlagen, da darfst du nicht weglaufen. Dann ist es, das ist eine große Sünde. Ah, in diesem Fall. Aber dass man sich zurückzieht, strategisch, oder dass man einer anderen Kampftruppe sich anschließt, oder, aber in diesem Fall, jetzt ist Kampf, und die Rücken nach vor. Und jetzt, du wirfst deine Waffe, oder du wirfst sie nicht, du gibst sie auf die Schulter und rennst weg und lässt die Muslime im Stich. Das ist große Sünde. Aber wenn der Emir sagt, wir ziehen uns zurück, dann bleiben zwei, drei Leute, die geben Schutz den anderen, dass sie sich zurückziehen. Dann sind andere dort, die und so weiter, sie ziehen sich schrittweise zurück. Das ist natürlich nicht, das gehört nicht dazu. Aber dass du jetzt wegläufst und die Muslime im Stich lässt, Das ist eine große Sünde, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Was wollte ich sagen? Als sie zurückgekommen sind, Khalid ibn Walid ist jetzt Emir, und er befiehlt und sagt, Allah, wir ziehen uns zurück. Super Gelegenheit. Die Römer werden nicht sagen können über uns, die sind davon gelaufen. Sondern sie haben sich zurückgezogen, wollten nicht mehr kämpfen, wir ziehen uns auch zurück. Alhamdulillah, sie sind nach Medina gekommen. Was haben die Muslime in Medina gemacht? Sie haben sie mit Steinen empfangen. Haben sie beschimpft, ihr Feiglinge, seid zurück. Und der Prophet hat sofort die Muslime und Khalid ibn Walid ganz besonders in Schutz genommen. Hat gesagt, nein, inshallah ta'ala, sie werden wieder zurückkehren. Inshallah ta'ala, zu den Römern. Das war gut so. Der Prophet, viele Muslime haben das nicht verstanden. Die meisten haben nicht verstanden, die ziehen sich zurück. So weit sind sie nach Mu'tah gegangen. Mu'tah ist in Jordanien. Ja? Sind sie wieder zurückgekommen? Nichts. Keine, Kriegsbeute. Sie haben kein Land erobert. Haben die Römer nicht also fertig gemacht, im wahrsten Sinne des ausgelöscht. Nichts. Ja, und haben noch einige Muslime, nicht einige, viele wurden getötet. Sogar drei Sahaba, die Umara, wurden getötet. Ja? Ja'far, der Bruder von Ali, radiallahu anhu. Al-Muhim. Die Muslime haben das nicht, die haben das so verstanden, als wären die Muslime davon gerannt. Der Prophet Salami hat sofort verstanden, dass das überhaupt nicht so ist. Sondern Khalid ibn Walid, ein Mann aufgewachsen, sozusagen praktisch in der Armee aufgewachsen. Ja, sein Stamm von Khalid ibn Walid, das war der Stamm in Mekka. Ja, bekannt für was? Bekannt für Reiten, für Kämpfen, für Schwerte, für Kampfkunst. Kampfsportarten, ja, Reiten, Bogenschießen. Von klein aus, Khalid ibn Walid, von klein aus, hat er das war in seinem Blut. In seinem Blut war, ein Krieger zu sein. Und der Prophet hat ihm gesagt, nein, das ist Khalid ibn Walid, ist safe min suyufillah. Er ist ein Schwert von Allahs. Einer der Schwerter Allahs, subhanahu wa ta'ala. Ja? Und die sind nicht davon gelaufen. Inshallah, ta'ala, sie werden wieder zurückkehren. Ja? Sie werden wieder zurückkehren. Der Prophet spricht über etwas, was in der Zukunft passieren wird. Khalid ibn Walid, solange er auf seinen Beinen war, ja, solange diese Altersschwäche nicht gekommen ist, die kommt jeden von uns, ja, früher oder später, solange diese Altersschwäche nicht gekommen ist und hat ihn in den Bett sozusagen gezwungen, hat Khalid ibn Walid jede Schlacht gewonnen. Jede Schlacht hat er gewonnen und seine Feinde im wahrsten Sinne des Wortes fertig gemacht. Jedes Mal. Ja, die Murtadin, die von Musaylima, ja, und allgemein die Murtadin auf der arabischen Halbinsel, die Perser, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, die Römer, Khalid ibn Walid hat sie fertig gemacht. Ja. Ihr könnt euch noch erinnern über die Geschichte, als sie Mekka erobert haben. Der Prophet hat gesagt, niemand von euch greift an. Niemand von euch. Und Khalid ibn Walid hat gesagt, okay, wir greifen nicht an. Khalid ibn Walid hatte seine eigene Einheit. Es gab mehrere Einheiten, wie sie von verschiedenen Wegen in Mekka reinkommen. Khalid ibn Walid hatte eine seiner Einheiten, seine Soldaten. Er ist auf, also diese Straße, dieser Eingang, Tore von Mekka, er ist auf dort reingekommen, wo Ikrimah ibn Abi Jahl sozusagen aufgepasst hat. Ja? Khalid ibn Walid, ja, hat nur darauf gewartet, dass sie irgendeine schnelle Bewegung machen, dass er sie sofort angreift. Er konnte es kaum erwarten. Ja? Weil die vielen Muschrikin haben sich ergeben einfach und der Prophet ist in Mekka einmarschiert, ohne Blut zu vergießen, ohne Kampf. Ja? Aber da, wo Khalid ibn Walid gekommen ist, Khalid ibn Walid hat gehofft. Ja? So als ob er sagt, oh Allah, mach, dass sie nur eine falsche Bewegung machen, dass ich sie fertig mache. Und es ist auch passiert. Die Muschrikin haben ein bisschen, Khalid ibn Walid hat sich sofort angegriffen. Danach wurde er ein bisschen darüber getadelt. Aber das ist die Natur von Khalid ibn Walid gewesen. Das ist auch nicht so schlimm. Ja. In der Zeit von Abu Bakr, als der Prophet gestorben ist, hat Khalid ibn Walid weiter was die Muslime angeführt. Ja. Die ganze Zeit, ja, wo Abu Bakr Khalifa war, war Khalid ibn Walid Nummer 1. Ja. Führer von allen Soldaten sozusagen. Ja. Erst als Omar radiallahu anhu kam, hat Omar radiallahu anhu ihn von diesem Posten auf einen Posten runtergestuft sozusagen. Und hat den ersten Posten wem gegeben? Ja? Amir ibn Jarrah. Ja? Amir ibn Jarrah. Abu Ubaida Amir ibn Jarrah radiallahu anhu. Aywa, der ohne Zähne vorne. Er hat zwei Zähne verloren, weil er den Propheten versucht hat, einige Metallzacken aus dem Körper rauszuziehen, weil er verletzt war. Ja? Und er war Jarrah, also sein Vater war Jarrah, Ibn Jarrah. Jarrah bedeutet was? Chirurg. Chirurg, aywa. Das gab es auch damals bei den Arabern zum Beispiel, dass man so chirurgische Operationen halt macht. Ja? Das ist jetzt eine andere Geschichte, dass wir jetzt nicht vom Thema ablenken. Barakallahu fikum. Khalid ibn Walid hat das so angenommen. Omar radiallahu anhu ist der Khalifa und er kann jeden, den er möchte, kann er einen Posten geben oder ihn nur runterstufen. Und Khalid ibn Walid hat sich überhaupt nicht aufgeregt. Er hat das sofort akzeptiert. Ja? Aber Abu Ubaida hat ihn ständig nach vorne, ich bin zwar der Emir, aber wir lassen lieber Khalid ibn Walid die Sache machen. Weil er ist der Beste. Und keiner wird sich in dieser Sache aufregen. Alle sind damit einverstanden. Abu Bakr radiallahu anhu sagt zu diesem Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, dieser große Kriegsführer. Und ehrlich gesagt, das ist nicht nur eine Nasiha für Khalid ibn Walid, sondern eine Nasiha für jeden Muslim. Allahu alam. Abu Bakr radiallahu anhu kannte Khalid ibn Walid. Aber er wollte ihn noch was? Noch unterstützen in seiner Sache. Weil jemand, egal wie gut er bei einer Sache ist, egal wie gut jemand bei einer Sache ist, wenn er nicht Freunde hat, wenn er nicht Brüder und Unterstützer hat, die ihn in dieser Sache unterstützen, wird er niemals sozusagen einen Höhepunkt erreichen, obwohl er diese Sache gut kann. Ja. Nehmen wir an, einen Sportler, ein Boxer, er ist wirklich ein Naturtalent und er ist gut und er ist super. Ja. Aber er hat plötzlich keine Unterstützung mehr von denen, die um ihn herum sind. Alle sagen ihm, dies, das, Frau, Eltern, Familie, und er wird immer schlechter. Warum? Er ist normalerweise gut, aber es gibt niemanden, der ihn den motiviert zu dieser Sache. Egal um was. Nehmen wir zum Beispiel einen Scheich, ja, er ist ein Alim, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn er um sich Leute hat, die ihn nicht motivieren, die ihn sagen, oh, sei ruhig, du wirst verhört, die Leute, Spione, dies, das, Gefängnis, Folter, du wirst am Ende gehängt, wie viele Ulema, du wirst im Gefängnis landen, du wirst getötet, man wird dich in Guantanamo stecken und die, was? Ihr habt ihn erschreckt. Jetzt wird er nicht mehr reden. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Genau so war es mit Khalid ibn Walid. Abu Bakr radiallahu anhu hat ihm gleich auch eine Sache gegeben. Er wusste, wer Khalid ibn Walid ist, aber er braucht auch eine Nasiha von einem großen Mann. Und wer war der Größte unter den Muslimen, von den Menschen? Abu Bakr radiallahu anhu. Wie ein Vater, Allahu Akbar. Er gibt dir eine Nasiha. Es ist keine Nasiha, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, geh nicht in die Moschee, dort ist es gefährlich. Oder sei nicht mit denen, das ist dies oder das ist das. Oder das ist kein guter Vater. Ein guter Vater ist, der dich was? Der dir Imanu bil Qadr beibringt. Ein guter Vater ist der, der dir beibringt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alleine entscheidet, was passiert. Und bei dir hat er schon entschieden. Mein Sohn, du wirst einen Tag leben vielleicht. Du wirst einen Monat leben. Du wirst vielleicht 10 Jahre leben, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Es steht schon geschrieben. Ja? Ich kann dir jetzt nicht sagen, verkriech dich in dein Zimmer. Ja? Und du wirst länger leben. Nein, wirst du nicht. Sogar in deinem Zimmer. Wenn Allah dir vorgeschrieben hat, dass du eine Woche lebst, dann wirst du in deinem Zimmer in einer Woche sterben. Aber wenn Allah dir vorgeschrieben hat, dass du 100 Jahre lebst, dann wirst du Wallahi 100 Jahre leben, auch wenn Granaten tagtäglich um dich fallen. Ja? Also, deine Aufgabe ist nicht, dass du darüber nachdenkst. Ja? Wie, was? Deine Aufgabe ist, dass du Koran und Sunna lernst, dass du Fiqh al-Islami lernst, dass du die richtige Akida hast, ja? Dass du den richtigen Glauben an Allah hast. Dass du das machst, was Allah dir befehlt und sein Prophet alaihi salatu wasalam, und dass du dich fernhältst von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet verboten haben. Das ist deine Aufgabe, mein Sohn. Mach das. Nichts anderes. Aber, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Auch wenn dein Sohn gut ist, dann unterstütze ihn bei dieser einen Sache. Er lernt gut. Nehmen wir an, er ist, mashallah, ein Hafiz. Er ist zwar bei anderen Sachen überhaupt nicht so gut, kann sein. Aber beim Lernen ist er gut. Dann unterstütze ihn bei dieser Sache. Unterstütze ihn. Hilf ihn. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Abu Bakr wusste, was Khalid hat. Er wollte ihm eine Nasiha geben, dass das Khalid nicht, dass ihn das nur noch mehr dazu motiviert, dass er noch weiter so bleibt. Ja? Gegenüber den Adailah. Khalid ibn Walid war kein Alim in Hadith. In dem Sinne, dass er so viel Hadithe kannte, wie Abu Huraira oder Abdullah ibn Umar oder Abdullah ibn Abbas oder ibn Mas'ud. Konnte nicht so viele. Das darf jetzt nicht jemand falsch verstehen. Ein Jahil wird das falsch verstehen natürlich. Er wird sagen, ja, Khalid ibn Walid war kein Alim. Khalid ibn Walid, ein Hadith wird von Khalid ibn Walid überliefert. Okay? Ein Sahih Hadith wird überliefert von Khalid ibn Walid. Aber Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, er als solcher, gibt es jemanden, der mir sagen kann, dass es nach Sahaba, die nächste Generation, die Generation der Tabi'in, also als alle Sahaba gestorben sind, gab es nach Sahaba einen Menschen, bis jetzt, der besser war als Khalid ibn Walid? Unter den Sahaban gab es Leute, die waren besser als Khalid. radiallahu anhu. Aber nach den Sahaban, von den Tabi'in bis jetzt, gab es einen, der besser war als Khalid? Gab es jemanden, der mehr Ilm hatte? Gab es jemanden, der mehr Taten hatte? Taten, nicht nur Ilm. Ilm und Taten, das ist das, was Sinn macht. Nur Ilm, sinnlos. Nur Taten ohne Ilm, wirst du ein Wal, wirst du im Kreis springen. Und habe ich ein Video gesehen gestern, hat mir jemand geschickt. A'udhu billah. A'udhu billah. Solche Sachen machen mich ganz traurig. Wallahi ladim. Wallahi, ich habe, wisst ihr warum? Wenn ich solche Sachen sehe, das macht mich, wallahi, ganz traurig. Wallahi ladim. Ganz besonders in Ländern, wo es diesen heiligen Dschihad gab. Wo viele, die besten Söhne dieser Umma, haben ihren Kopf hingehalten, damit diese Völker in Frieden, in Freiheit, und wenn ich sage Freiheit, dann meine ich die Freiheit von Koran und Sunna, nicht diese kommunistische Freiheit, diese westliche Freiheit, die Freiheit, die Kuffar uns aufzwingen wollen. Du bist frei. Wie wenn ich dich jetzt einsperre in ein Käfig und sage, du bist frei, hier darfst du machen, was du willst. Das ist das für eine Freiheit. Ich sehe gestern ein Video in Alilahi wa inna ilayhi rajiun. Leute, das sind Hunderte. Ich habe noch nie so eine große Versammlung gesehen. Leute, die rennen im Kreis und springen und rennen im Kreis und springen. Die haben große Taten. Männer, mashallah, wie Felsen. Taten, große Taten, machen sich müde, werden, wie sagt man das, verschwitzt und verlieren den Atem. Sie tun etwas für Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und wallahi, mit dieser Sache, man muss sich damit abfinden. Jemand, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, oder derjenige, der etwas für Allah tut, solche Sachen werden ihn nicht davon abhalten. Aber ehrlich gesagt, viele Muslime werden enttäuscht, wenn sie so etwas sehen. Es ist kein Wunder, dass wir hier in unseren Ländern, oder dort, wo es den Dschihad nicht gab, dass man dort Sufis und Rafida sieht, wie sie wie Affen durch die Gegend hüpfen und Blödsinn machen. Schwachsinnige Leute, wallah. Es ist kein Wunder. Aber wenn man sieht, dass in Afghanistan, wo tausende beste Söhne dieser Umma ihr Blut vergossen haben für Koran und Sunna, wenn man so etwas sieht in Eritrea, wenn man so etwas sieht in Somal, wenn man so etwas sieht in Jemen zum Beispiel, oder in Scham, oder wenn man so etwas sieht in Tschetschenien, oder in Bosnien, dann sagt man sich, wozu sind diese Tausende von Mujahideen, wofür wurden sie getötet? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Muslime also geben alles von sich, ihr Leben. Das ist das Wertvollste, was du eigentlich hast, von den materiellen Dingen in dieser Dunya. Und Geld und Leben und alles haben sie gegeben. Und dann kommt Munafik und Kafir und Muschrik und pflückt die Früchte deines Kampfes, subhanallah. Und wenn man so etwas sieht, sagt man, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kommen wir wieder zurück zu Khalid ibn Walid. Barakallahu fikum. Sagt, Khalid ibn Walid wurde mit der Zeit natürlich berühmt und er war Nummer 1. Im Kampf, im Dschihad war Khalid ibn Walid Nummer 1. Und noch dazu war er was? Seifullah al-Maslul. Er wird nicht verlieren. Jeder, der in seiner Kampftruppe ist, er wird entweder mit einer fetten Beute nach Hause gehen oder er wird als Schahid sterben, wenn er eine richtige Nier gehabt hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Auch viele Munafikin konnten mit Khalid ibn Walid kämpfen. Er versteckt sich irgendwo hinter einem Baum oder hinter einem Felsen, aber am Ende, wenn es verteilt wird, bekommt er auch seinen Anteil. Und er kommt zurück zu seiner Frau, glücklich, mashallah, mit einem Sack Gold. Khalid ibn Walid, der Prophet hat ihn mit dieser Aussage sozusagen den Sieg gesichert. Halas. Khalid ibn Walid, für ihn hat sich durch diese Sache auch was geöffnet? die Dunja. Khalid ibn Walid wurde mit der Dunja geprüft. Khalid ibn Walid war einer der reichsten Sahaba. Er war einer der reichsten. Er und seine Kampftruppe. Warum? Khalid ibn Walid hat nie gearbeitet. Oder dass er, was weiß ich, irgendwo Socken oder Hühner verkauft auf dem Markt. Oder dass er, keine Ahnung, irgendwas. Nein. Er kannte nur Schwert, Speer und Bogen. Ja. Deswegen war er der Reichste. Weil der Prophet s.a.w. sagt, Ju'ila rizqi fi dhilli rumhi. Meine Versorgung, mein Rizq ist im Schatten meines Speeres. Und die Erniedrigung ist auf denjenigen, der sich mir widersetzt. وَمَنْ تَشَبَهَ بِكُمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ. Khalid ibn Walid also wurde berühmt, wurde reich, wurde Allahu Akbar. Was sagt ihm Abu Bakr radiallahu anhu? Abu Bakr gibt ihm eine ehrliche Nasiha. Weil der Professor immer sagt, الدين Nasiha. Die Religion ist Nasiha. Ha? Wenn man sagt, Din, Islam, ist Nasiha. So als ob der Prophet die ganze Religion, er hat sie Nasiha genannt. Oder er hat die Nasiha und Islam gleichgestellt. Islam und Nasiha, das ist das Gleiche. Wenn du nicht Nasiha, ehrliche Nasiha, deinen Brüdern geben kannst, ha? Bist du kein guter Muslim in dem Sinne. Ha? Deinem Sohn zum Beispiel, du wünschst deinem Kind das Beste. Und deinem Kind wirst du immer die besten Nasiha geben, oder nicht? Du wirst deinem Sohn nicht sagen, komm, spring jetzt von dieser Klippe runter, ich will sehen, das wird sicher ursuper, dann stellen wir das Video in YouTube. Weil du weißt, er könnte drauf gehen, egal wie gut er ist, ein guter Athlet oder er könnte drauf gehen. Sagst du, na, du springst nicht runter. Ja, aber Papa, ich habe trainiert und ich bin gesprungen von einem 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter Sprungbrett im Hallenbad und du weißt, du sagst, nein, du springst nicht runter. Fertig. Ja, aber alle springen. Sollen alle springen, du springst nicht. Er gibt ihm Nasiha, warum? Er hat Angst um ihn, ehrlicher Nasiha. Ja? Wenn jemand anderer ihn fragt, soll ich springen? Ja, versuch's mal. Es gibt auch andere, die springen und so, das wird sicher. Du willst doch der Beste werden. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? So muss ein Muslim sein in der Nasiha. Jeden gibt der Nasiha so, als wäre er sein Sohn, sein Bruder, sein Fleisch und Blut. Das bedeutet Ad-Din und Nasiha. Wenn du ein guter Muslim bist, dann wirst du jedem eine ehrliche Nasiha geben. Ja? Du nimmst deinen Bruder oder deinen Sohn auf die Seite und sagst, schau Bruder, da gibt es diese Arbeit, da kannst du investieren, das ist wirklich, das wird super. Einen anderen Muslim? Kein Wort. Gibt es Arbeit irgendwo? Wallahi, man muss schauen, fragen. Den einen sagst du und führst ihn dazu, wo er gut verdienen kann. Wenn ein anderer Muslim dich fragt, stellst du dich deppert, als ob du nicht wüsstest. Ja. Das darf nicht sein. Al-Muhim, das ist jetzt eine andere Geschichte. Khalid Walid, Abu Bakr radiallahu anhu gibt Khalid Walid eine Nasiha und sagt ihm. Eine Nasiha, die zu Khalid Walid passt. Ja. Wenn er sie mir sagen würde, ich würde sie wahrscheinlich nicht verstehen. Ja. Oder uns. Oder irgendeinem anderen. Aber Khalid Walid versteht sie. Radiallahu anhu. Abu Bakr sagt zu ihm, Firre mine sherefi, yettebiuke sheref. Was ist Sheref? Ehre. Ehre, dass du ein angesehener Mann unter den Leuten bist. Ein ehrenhafter Mann. Alle, wenn sie auf dich gucken, ein ehrenhafter Mann. Die Leute passen auf, wie sie mit dir reden. Einer, der ohne Ehre ist, die reden mit ihm, als wäre er ein Hund. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ein Mann mit Ehre, du kannst mit ihm nicht reden, wie du möchtest. Oder nicht? Ein Mann mit Ehre, du redest mit ihm wirklich so wie du. Aber einer, der ohne Ehre ist, du sagst zu ihm, du Hund, du Vollidiot, er wird nicht böse. Warum? Weil er ist, der hat keine Ehre. Aber ein ehrenhafter Mann, du sagst ihm, du Hund, er bringt dich um. So redet man nicht mit mir. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aywa. Sheref ist Ehre, dass die Leute dich respektieren und Mashallah und du bekommst den Besten. Sagt Abu Bakr zu Khalid ibn Walid. Firre mine Sheref. Lauf weg vom Sheref. Lauf weg von dieser, also diese Liebe zur Ehre, dass du Ehren hast. Lauf weg von ihr. Wallahi, die Ehre wird dir hinterher rennen. Lauf weg von ihr. Du bist jetzt der größte Mujahid in der islamischen Umma. Der größte Kriegsherr. der größte Kämpfer auf dem Schlachtfeld. Du bist in die Geschichte eingegangen. Und das stimmt, Khalid ibn Walid ist in die Geschichte eingegangen. Sogar heutige Kriegsexperten, wenn sie über Khalid ibn Walid sprechen, sagen sie, zu dieser Zeit, diese Kampfstrategie, die Khalid ibn Walid entwickelt hat, in dieser Zeit, das war Nummer eins. Das war das Beste. Wäre Khalid ibn Walid in unserer Zeit, würde er eine Kampfstrategie entwickeln, die zu dieser Zeit passt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er war damals Nummer eins. Und jetzt ist er auch Nummer eins. Diese Kampfstrategie von damals in unserer Zeit, dass man sie nicht organisiert, dass man sie anwendet, das wird nicht funktionieren. Weil alles hat sich geändert. Die Kunst des Kriegs, Kriegführens ist nicht so wie damals. Damals war, wie sagt man das, Tapferkeit und Mut. Ein großer Teil hat also den größten Teil eines Kämpfers ausgemacht, seine Tapferkeit. Aber heute nicht. Heute musst du nicht tapfer sein, um viele Leute zu töten. Musst nicht tapfer sein. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aywa. Knopf. Wie beim Videospiel. Dafür brauchst du keine Tapferkeit. Dafür brauchst du nur was? Nur eine Sache brauchst du. Die Kuffar in unserer Zeit, sie brauchen keine Tapferkeit, wenn sie gegen Muslime kämpfen. Sie brauchen nur eine Sache, nur eine. Welche Sache ist das? Nein. Nein. Nichts, nicht. Nein. Eine Sache. Sie brauchen nur eine Sache, damit der Kampf erfolgreich wird. Nein. Die Schwäche der Muslime. Nur das brauchen sie. Nur das. Schwäche der Muslime. Weil Technik, nichts. Technik ist kein Problem. Die Muslime haben ja auch Granaten. Die haben Leute, Muslime haben auch Leute. Nein. Schwäche der Muslime. Wenn die Muslime schwach sind, wenn sie wirklich schwach sind, halas. Dann kann der Kafir, er braucht nicht tapfer sein. Drück auf Knopf, halas. Sie arbeiten Tag und Nacht. Al-Muhim, das ist jetzt eine andere Sache. Khalid ibn Walid war jetzt ein angesehener Mann. Und dieser Sheriff, diese Ehre oder Berühmtheit kann einen zerstören, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn du berühmt wirst, wenn dich Leute alle respektieren, dann wirst du sagen, halas, ich habe im Leben erreicht. Halas, jetzt ist Zeit gekommen, dass ich ein bisschen Pause mache. Dass ich jetzt ein bisschen mich ausruhe. Dass ich jetzt... Mutakabbir. Und da sieht man sofort eine Nia, dass alles, was du gemacht hast, für was hast du es gemacht? Für Sheriff. Und du hast es erreicht. Und da ist, halas, du hast eine Belohnung von Allah bekommen, die Leute respektieren dich jetzt. Und jetzt, du bekommst bei Allah nichts. Deswegen wollte Abu Bakr Khalid ibn Walid ein bisschen warnen. Er sagt ihm, lauf weg vom Sheriff. Von dieser Ehre. Diese Ehre wird dir hinterherlaufen. Lauf weg von ihr. Und was sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste für die Religion eines Menschen, für deinen Iman. Was ist das Schlimmste für deinen Iman? Schlimmer als zwei hungrige Wölfe, die man auf eine Schafherde schickt. Wieso zwei? Dass sie nicht weglaufen können. Die Schafe, wenn es dunkel wird, sie versuchen sich alles so zusammen ineinander. Hauptsache mich schnappt es nicht. Ich renne rein in die Menge. Aber zwei Wölfe, wenn sie kommen, Bruder, da gibt es kein Entkommen mehr. Da gibt es kein Entkommen mehr. Und die Wölfe essen die Schafe überhaupt nicht. Sie erwürgen sie nur. Er nimmt sie und drückt ganz fest und wartet, bis Blut fließt. Wenn Blut aufhört zu fließen, er lässt los, schnappt sich eine zweite. Und dann die dritte. Bis alle tot sind. So macht ein Wolf. Deswegen ist ein Wolf gefährlich. Und für eine Herde, wenn man zwei hungrige Wölfe in eine Schafherde schickt, was bedeutet das? Die Herde ist tot. Kein einziger Schaf wird überleben, außer mit Allahs Erlaubnis, der Schafhirte kommt mit einem Hund und tut sie ein bisschen da verjagen. Was ist schlimmer für deinen Iman als Liebe zu Führung, zur Riasa und Liebe zu Sheriff, zur Ehre. Dass du angesehen bleibst, dass dich Leute respektieren, dass die Leute sagen, dafür ist man bereit, alles zu machen. Dafür ist man sogar bereit, Sünden zu begehen. Und dass du der Führer bist. Für die Herrschaft, für die Führung bist du bereit, alles zu tun. Zu lügen, Fallen zu stellen, hinterlistig zu sein wie ein Fuchs. Harame zu tun, sogar dich mit einem Feind zu verbünden gegen einen Muslim. Hauptsache, du bleibst Präsident. Du kämpfst zusammen mit Kuffar gegen Muslime, zusammen mit ihnen. Hauptsache, du bleibst der Herrscher. Subhanallah. Lauf weg vom Sheriff. Lauf weg von dieser, dass du irgendwas bist, dass die Leute über dich erzählen, dass die Leute dein Video anschauen, dass die Leute sagen, Mashallah, der ist da. Lauf weg von dieser Sache. Du wirst sie bekommen, inshallah ta'ala. Lauf weg vom Sheriff. Dieser Sheriff wird ja hinterherlaufen. Aywa. Wahris ala al-mauti tuhibu lek al-haya. Und gib Acht auf den Tod. Ihris. Was bedeutet Ihris? Nein, Ihris. Aufpassen. Ja, aber in welchem Sinne? Ihris. Dass du auf den Tod aufpasst, in dem Sinne, dass du ihn erwartest, dass du dich für ihn vorbereitest, dass dich bei dir alles um den Tod geht. Was bedeutet Tod? Was sagt man zu einem Menschen, der ist tot? Wenn seine Seele, genau, wenn seine Seele seinen Körper verlassen hat, dann beginnt das wahre Leben. Aber in dieser Dunja nennt man das den Tod. Schaust du hier, es macht nichts. Halas, der Arzt konnte nur den Tod feststellen. Jede Hilfe kam für ihn zu spät. Allahu Akbar. Al-Muhim. Ihris al-Maut. Tuhibu lek al-Haya. Tuhibu hiba. Geschenk. Sei achte auf den Tod. Bereite dich für ihn vor. Alles, was du machst es eigentlich für diesen Teil, für diesen Moment, den man Tod nennt. Weil da beginnt dein Leben. Und deine Taten, die besten deiner Taten sind diese letzten Momente. Dass du sagst, diese Dunya habe ich verlassen. Diese Dunya habe ich verlassen. Und ich bin zu Allah gegangen mit was? Ich war im Gebet. Ich war auf Sajda. Ich war im Hajj. Ich habe gefastet an dem Tag. Ich habe meine Schulden beglichen. Meine Schulden zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist Zakat und Sadaqat. Und meine Schulden mit den Menschen, das sind diese weltlichen Schulden. Ich bin als Mujahid gestorben. Ich bin bei Talibul Ilm gestorben. Das ist auch Shahada. Talibul Ilm. Ich bin alles. Ich habe meine Koffer gepackt. Ich gehe jetzt zu einem Sheikh. Oder ich habe nichts gepackt. Ich gehe zu einem Sheikh Hadith lernen. Oder Koran lernen. Oder Ilm lernen. Dieses Ilm lerne ich, damit ich was? Damit ich den Jahl von mir wegbringe. Und dass ich den Jahl von anderen Muslimen wegbringe. Auf dem Weg, ich bin rausgegangen, ich wurde getötet. Ich bin als Talibul Ilm. Talib, was bedeutet Talib? Tatlub Shay. Suchen. Suchen, du suchst es. Yatlub. Talib tu minke Shay. Ich habe von dir etwas verlangt. Du suchst etwas. Talibul Ilm, einer, der Wissen sucht. Ein Student, ein Schüler. Du bist gestorben. Die letzten Taten, die sind die besten Taten. إنما الأعمال بخواتيمها أو إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Die Taten sind entsprechend den letzten Taten. Das, was du für Allah vorbereitet hast. Deswegen sagt Abu Bakr zu Khalid ibn Walid: Achte gut auf den Tod. Pass auf ihn gut auf. Tuhibu lek al-haya. Allah wird dir denn das Leben schenken. Allah wird dir das Leben schenken. Du suchst. Erwartest den Tod, bereitest dich für den Tod vor, aber er kommt nicht. Du bereitest dich für den Tod vor. Womit bereitet man sich für den Tod vor? Barakallahu fikum, wir werden alle sterben. Das Problem ist, wir vergessen das ständig, Allahu Akbar. Wenn wir ständig daran, wenn wir immer an den Tod denken würden, würde unser Leben ganz anders aussehen. Wir wären nicht in dieser Gafla. In dieser Gafla, in der wir jetzt sind, in dieser Unachtsamkeit und in diesem großen Schlaf, was wir jetzt gerade sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir müssen uns vorbereiten für den Tod. Einer, der sich für den Tod vorbereitet, er achtet immer auf den Tod, der Tod wird kommen. Und ich muss mich mit ihm für den Tod vorbereiten, mit guten Taten. Der Tod kommt nicht. Das Leben verlängert sich. Ja, Subhanallah. Eine Nasiha. Achte auf den Tod. Ja, Leben wird dir geschenkt. Khalid ibn Walid war sein ganzes Leben im Krieg. Hat gekämpft und gekämpft und gekämpft. Subhanallah. Hamza radiallahu anhu. Was war mit ihm? Hamza radiallahu anhu war auch ein tapferer Kämpfer. Vielleicht tapferer und gefährlicher als Khalid ibn Walid. Ja, warum? Weil Hamza radiallahu anhu war älter. Ja, und je älter man ist, desto mehr Erfahrung man hat. Sehr oft wirst du sehen, er ist alt. Man sagt, er ist in den Jahren. Er ist 40, 50, dann kommt irgendein Talent, er ist 20, er ist... dieser Alte hat mehr Erfahrung. Egal, wie, ob der kleine Jung ist und jetzt Power hat und Mashallah und der Alte wird ihn... er wird ihn überlisten, weil er mehr Erfahrung hat und besser ist. Das ist ja logisch, Barakallahu fikum. Hamza radiallahu anhu, ein Kampf, Badr. Zweiter Kampf, Wahsh ibn Harb, wartet nur einen guten Zeitpunkt, nimmt sein Speer. Wahsh erzählt diese Geschichte. Wahsh ibn Harb al-Habashi, er erzählt diese Geschichte. Er sagt, ich bin gegangen zu Uhud, ich wollte nicht kämpfen, ich wollte niemanden herausfordern, ich wollte nicht Krieg führen, mich hat das alles nicht interessiert. Ich wollte nur Hamza erledigen und nach Hause gehen. Nur das, ich bin nur deswegen zu Uhud gegangen. Man hat mir versprochen, die Freiheit, er war ja ein Sklave. Er ist dort gekommen mit seinem Speer, hat die ganze Zeit gewartet, wie Hamza kämpft, wie Hamza die Leute kaputt macht. Subhanallah. Er sagt zu ihm, ja, du, dessen Mutter Kinder beschneidet. Dessen Mutter Kinder, ja, Qata'at al-Budhur, hat ihn, ja, Ibn Qata'at al-Budhur, hat ein Kämpfer, ja, Ibn Qata'at al-Budhur. Das ist ein Schimpfwort bei den Arabern. Schlimmer geht's nicht. Budhur ist dieser Teil, den man abschneidet. Bei den Kindern, egal ob männlich oder weiblich. Beim Beschneiden. Wer versteht mich nicht, soll... Alle verstehen. Alhamdulillah. Wer mich nicht versteht, soll es so sagen. Qata'a. Qata'a yaqta'u bedeutet was? Schneiden. Das englische Wort cut. Kommt von den arabischen. Qata'a. Qata'a yaqta'u. Buzur ist dieser Teil. Qati'atun ist weiblich. Frau, die das macht. Frau, die beschneidet. Und Mutter von diesem einen Muschrik war eine Frau, die Leute beschnitten hat, also Kinder. Männlich und weiblich. Und er sagt zu ihm, du Sohn von einer Frau, die Leute beschneidet, komm zu mir. Und der Mann hat seinen Verstand verloren und Hamza hat ihn sofort getötet, weil er sich nicht konzentriert hat auf den Kampf. Das ist auch eine Kampfstrategie, dass du ihn ein bisschen ausprovozierst, dass er nicht mehr weiß, was er macht und dann fertig. Al-Muhim, Wahshi hat die ganze Zeit zugeschaut und dann hat er gesehen, wie sich diese Hemde aus Metall, das sind diese Hemde aus diesen Ketten, aus diesen Ketten, Kettenhemd nennt man das, hat sich verrutscht von Hamza, durch die ganzen Bewegungen und so. Er sagt, ich habe mein Speer genommen und habe ihn geworfen, hat Hamza zwischen dem Bauchnabel und, also unter dem Bauchnabel sozusagen, hat Hamza radiallahu anhu getroffen und hat ihn getötet. Er sagt, damit war mein Kampf vorbei. Alles. Ich habe gewartet, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Ich habe mein Speer rausgezogen und bin nach Hause gegangen. Das war's. Hamza stirbt. Nicht nur Hamza, viele Sahaba sind gestorben. Ja'far ibn Abi Talib, der Bruder von Ali, haben wir vorhin erwähnt, auch getötet. Mir, also, dass ich jetzt nicht Namen nenne, wie viele Sahaba im Kampf getötet worden sind. Khalid ibn Walid ist das nicht passiert. Er war immer vorne. Ihn hätte es auch irgendwo von irgendwo treffen können. Irgendein Pfeil, tak, oder. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alas, er hat sich für den Tod vorbereitet. Für den Tod hat er sich vorbereitet. Du kannst nicht sterben, wann du willst, sondern Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, wann wer stirbt. Deswegen, wallahi, diese Nasiha ist, achte nicht auf die Dunya. Nicht auf die Dunya. Wala tensa nasibaka min ad-dunya. Vergiss nicht deinen Anteil an der Dunya, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tensahu. Vergiss, also wala tensa nasibaka min ad-dunya. Vergiss nicht deinen Anteil an dieser Dunya. Jeder von uns hat einen Anteil dieser Dunya. Manche werden reich sein, manche werden weniger reich sein. Aber ein Mu'min wird immer zufrieden sein. Und das ist das, was wirklich was zählt. Barakallahu fikum. Und du wirst einen Anteil in dieser Dunya bekommen. Nicht mehr, nicht weniger. Das, was Allah dir vorgeschrieben hat, das wirst du bekommen. Also achte nicht darauf. Sondern achte auf den Tod. Wie wirst du Allah subhanahu wa ta'ala treffen? Womit? Was wirst du mit dir mittragen? Was wird von deinen guten Taten auf die Waage gestellt? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Darauf, achte auf den Tod, achte nicht auf das Leben. Wer auf den Tod achtet, das Leben wird ihm geschenkt. Tuhibu lekel haya, sagt Abu Bakr zu Khalid. Das Leben wird dir noch geschenkt. Du bekommst ein Leben. In dieser Dunya wirst du leben, so viel du willst. Du wirst sogar ein schönes Leben haben in dieser Dunya. Warum? Weil du auf Akhira dich vorbereitest. Du passt ganz genau auf, was du hier machst. Und Allah, in dieser Dunya passiert dir nichts Schlechtes, außer du bist selbst schuld für das Schlechte, was dir passiert. Versteht ihr mich? Wenn dir etwas Böses zustoßt in dieser Dunya, du bist selber dafür schuld. Wenn du dich an die Regeln halten würdest, die Allah subhanahu wa ta'ala dir stellt. Oder wenn wir uns halten würden an diese Regel, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gemacht hat. Die Allah subhanahu wa ta'ala uns offenbart hat. Allahs Gesetz der Baraka ta'ala. Hätten wir diese Probleme nicht, die wir tagtäglich haben. Und die größten Probleme, die größte Musibe, die sind wirklich, ist was? In der Religion. In Religion. Wenn du da eine Musibe hast, dann hast du eine Musibe. Welche Sachen? Allah subhanahu wa ta'ala Qadr, was willst du machen? Kann man nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und wir gehen weiter. Aber wenn du ein Problem in der Religion hast, stell dir vor, Allah hat dich damit geprüft, dass du, was weiß ich, dass du, keine Ahnung, dass du Alkohol trinkst, nehmen wir an, oder rauchen tust, oder mit dem Gebet spielst, oder mit anderen Pflichten im Islam spielst. Du hast eine Musibe, du hast eine Katastrophe. Deine Dunya, was du hast, das ist nichts, du hast ein Problem, Habibi. Deine Dunya, das ist überhaupt kein Problem. Allah kümmert sich um die Dunya. Du hast ein Problem in der Religion. Ein großes Problem. Wahsh ibn Harb, der Hamza getötet hat, radiallahu anhu, er hat Islam angenommen. Dann ist er nach Hims. Hims. Wo ist Hims? In Syrien, Hims. Scham in Syrien. Ist er gezogen. Wurde auf eine Probe gestellt mit was? Mit Alkohol. Subhanallah. Wahshi hatte ein Problem am Ende mit Alkohol, mit Wein. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir sind extra zu ihm gegangen, um von ihm diese Geschichte zu hören über Hamza. Einer der Tabi'in sagte, wir haben ihn gesucht, wo ist Wahshi im Harb? Und hat uns gesagt, er ist dort. Aber wenn ihr ihn auftrifft und er ist, nicht bei sich, betrunken, dann meidet ihn lieber. Aber wenn er nicht betrunken ist, dann könnt ihr ihn fragen und er wird euch alles erzählen. Auf schönste Art und Weise. Hat eine Prüfung, ein Problem. Und du hast jeder von uns hat eine Prüfung, subhanallah. Aber man muss darauf achten. Jetzt kann nicht jemand kommen und sagen, ja, Wahshi hat auch einmal Alkohol getrunken, wurde auf die Probe gestellt, was willst du von mir? Subhanallah, das ist kein Beweis, damit kannst du dich nicht verteidigen. Das ist ein Beweis gegen dich. Das ist ein Beweis gegen dich. Du hast jetzt gerade zugegeben, dass du eine Musiba in Religion hast. Du hast jetzt zugegeben, dass Allah dich geprüft hat mit einer Sache. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du das erkennst, dass du sagst, Wallahi, ich habe ein Problem. Ich bete meine Gebete nicht richtig. Wallahi, ich habe ein Problem mit Zigaretten. Ich habe ein Problem mit Frauen. Ich habe ein Problem mit Haram-Essen. Ich habe ein Problem mit Haram-Verdienen. Ich habe ein Problem. Wenn du das erkennst, Alhamdulillah, dann machst du einen zweiten Schritt, dann sagst du, Halas, ich habe ein Problem, ich habe eine Krankheit, eine Musiba, die muss ich heilen. Was sind die Medikamente oder wie man das nennt. Aber das Problem ist, du kommst zu einem Bruder und sagst, wieso rasierst du dich? Er ist sofort bereit zu diskutieren. Ja, Bibi, hör auf zu diskutieren. Ich will dich nicht erniedrigen. Das habe ich ja nicht vor allen gesagt. Sondern ich rede jetzt, das ist zwischen mir und zwischen dir. Niemand hört es. Ich habe dich nur darauf aufmerksam gemacht. Ja? Du solltest erkennen, dass du ein Problem hast. Dass du sagst, Wallah, ich habe ein Problem. Was soll ich machen? Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Al-Muhim, dann ist dieser Tabi zu Wahshi gekommen. Er hat sich eingewickelt. Ihr kennt ja die Geschichte. Ja? Er hat sich eingewickelt. Man hat nur seine Augen gesehen und seine Beine, seine Füße. Er hat gesagt, kennst du mich? Er hat gesagt, nein, ich kenne dich nicht. Aber ich kenne den Sahabi so und so. Er hat eine Frau geheiratet so und so. Sie haben ein Kind gehabt und dieses Kind habe ich gehalten. Und er hat in den Füßen erkannt, dass das vielleicht dieses Kind sein könnte. Ja? Unter den Arabern gab es solche Leute. Ja? Das nennt man in der arabischen Sprache, wie nennt man das? Mit Kaf. Oder mit Kaf. Habe ich vergessen, werde ich inshallah euch nächstes Mal sagen. Es gab solche Leute, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, diese zum Beispiel, diese Spuren lesen und so weiter. Ja, wenn er dich nur anschaut. Kein Psychologe, er schaut dich an und sagt, ja, du bist der Sohn von dem und dem. Du hast da so, so, du bist dein Sohn. Halas. Du kannst, aber er braucht keinen DNA-Test oder was weiß ich was. Ja, Vaterschaftstest oder sowas. Er schaut dich an, wenn er deinen Vater sagt, ja, subhanallah. Auch ein anderer beim Propheten Salome. Zaid, Usama bin Zaid. Usama war schwarz. Schwarz wie Fahm. Wie Kohle schwarz. So schwarz war er. Ja? Und sein Vater Zaid war weiß wie Milch. Der ist schwarz wie die Nacht. Und der ist weiß wie Milch. Subhanallah. Kann passieren. Ist passiert in der Zeit vom Propheten Salome. Ja? Ihr kennt ja die Geschichte. Die Munafikin waren immer so. Die Munafikin sind auch so in unserer Zeit. Ja? Der Prophet hat Zaid und seinen Sohn Usama, er hat sie geliebt. Ja? Er hat die beiden geliebt, alayhi salatu wassalam. Ja? Usama war schwarz, ein Schwarzer, und sein Vater war weiß. Ja? Aber als die Munafikin gehört haben, dass der Prophet sagt, Geliebter, mein geliebter Sohn von meinem Geliebten, so hat der Prophet Usama genannt. Mein geliebter Sohn von meinem Geliebten, also ich liebe dich und deinen Vater. Ja, als die Munafikin gehört haben, haben sie sofort begonnen, der ist schwarz und der ist weiß, wie kommt das? Naja, wer Allah alle, was da passiert ist, ist der halt wie Munafikin. La'anahumullah. In unserer Zeit genauso. Sobald jemand unter den Mu'minin etwas Besonderes ist, sobald beginnen sie zu finden. Die einen sagen, er ist Wahhabi, die einen sagen, er ist Kafir, der eine sagen, er ist ein Mubtadi'a, der einen sagen, er ist... Ja? Sobald jemand in der islamischen Umma wirklich etwas tut und wirklich ein Nummer eins ist, sofort kommen die Munafikin, la'anahumullah, aus ihren Löchern und erfinden Geschichten. Er ist so, er ist so, er ist so. Einige machen Tekfir über ihn, andere sagen, er ist Mubtadi'a, die dritten sagen, er macht Fehler, die... Subhanallah, subhanallah. Al-Muhim, er kam rein, Usama und sein Vater Zaid lagen auf dem Boden, haben geschlafen, wurden bedeckt, man hat nur ihre Füße gesehen. Ja, Füße von einem Weißen und Füße von einem Schwarzen. Und der Beduine kommt rein und sagt, diese Beine baduhum im Bad. Ja, diese Füße, die gehören zueinander. Ja, das ist, einer ist Vater, einer ist Sohn. Oder Vater und Enkel, die gehören zusammen. Die haben da bestimmte, ja, Haus. Man erkennt das. Es gibt, Allahu alam, ich kenne mich da nicht aus, bestimmte Sachen, ja, man guckt und man sagt, du bist dein Sohn. Oder du bist, das ist dein Vater, man erkennt das an den Augen oder an deiner Nase oder was weiß ich an irgendwas. Ja, bei manchen, ich rede nicht von offensichtlichen Sachen. Bei manchen ist es wirklich offensichtlich. Ja, oder nicht, du siehst deinen Vater, du sagst, Allahs, Kopie. Das können alle Menschen. Ja, aber es gibt bei manchen, man sieht wirklich, die sehen sich nicht gleich aus. Der Vater ist, du hast schwarze Haare oder was weiß ich, einen fetten Schnurrbart und so. Sein Sohn ist ein bisschen, Aber an bestimmten Punkten, die nicht jeder kennt, erkennt er, dass er sein Sohn ist. Wir sind jetzt extrem vom Thema abgewichen, Barakallahu. Na, Halas, wir hören hier auf Barakallahu Fikum. Übrigens, wo wir schon dabei sind, dass wir über die Taten sprechen, ja, und über den Tod oder über das, was man mit sich mitnimmt, ja, auf die Akhira oder was man sich mitnimmt ins Grab. Ein Mann sagte zu Abu Bakr: Wallahi, la asubbannaka sabban yadkhulu al-qabr ma'ak. Weißt du was? Ich werde dich so beleidigen und beschimpfen, dieses Schimpfen wird mit dir in den Grab mitgehen. Ja? Also Araber haben so eine Aussage, ja? Ich werde dich so beleidigen, dieses Schimpfen, diese Schimpfwörter oder diese Beleidigung, das wirst du mit dir mit ins Grab nehmen. So heftig werde ich dich fertig machen. Ja? Ich werde dich so heftig beschimpfen, dass du das mit dir mit ins Grab nimmst. Was sagt Abu Bakr radiallahu anhu? Ma'ke yadkhul, la ma'i. Mit dir wird es in den Grab gehen, nicht mit mir. Das, was du mich schimpfst, das wird nicht mit mir, das werde ich nicht mit mir ins Grab nehmen. Du wirst es mit dir ins Grab nehmen. Na, also bitte, schimpf. Du nimmst es ins Grab. Deine Taten gehören dir. Du beleidigst mich und ich soll diese mit mir mitnehmen zu Anay Allah. Es wird auf dein Konto geschrieben. Jedes Wort. Also, tafaddal. Der Abu Bakr hatte keine Zeit, mit Kakerlaken sich zu plagen. Ah, ein Mann für große Ziele. Aber uns, das Problem ist, wir lassen uns, dass Kakerlaken uns auf ihren Niveau runterziehen. Das darfst du dir nicht erlauben. Ja, Kakerlake bleibt Kakerlake. Wisst ihr, was Kakerlake ist? Wer weiß nicht, was eine Kakerlake ist? Küchenschabe. Diese hässliche mit den glänzenden Flügeln, die kann man nicht töten. Du haust drauf, die schütteln weg ist sie. Nicht einmal Atombombe kann sie töten, wisst ihr das? Wenn eine Atombombe fällt, Kakerlaken überleben, Bruder. Die geht im Ofen, Achim. Die geht im Ofen, du machst an, die bleibt. Keine Ahnung, aber so sind Kakerlaken. Ja, egal welche Regierung kommt, egal, er passt sich jedes Mal an. Und dann kommt so eine Kakerlake und will mit dir diskutieren. Dies, das. Allah muss dann, wenn ich sage Kakerlaken, Wallahi, dann meine ich beide Seiten. Die, die untertreiben und die, die übertreiben. Ja. Allah muss dann. Alle beide Gruppen würden uns nur am liebsten tot sehen. Die Murjia und die Gulat. Ja, am liebsten würden sie. Und von den Kuffar, wie die Sufis und die Schia, von denen wollen wir gar nicht reden. Am liebsten würden sie uns tot sehen, dass wir nicht leben. Ja, diese, von denen ich vorhin geredet habe, die im Kreis herumhüpfen. Ja, wenn irgendeiner Barakallahu fikum schnelle Internet hat, das uns schnell einschaltet, dieses Phänomen, ja, dass wir das sehen, dass wir sagen, schau, Allahu Akbar, tausende Araber waren in Tschetschenien, haben ihre Leben gegeben dort. Haben gekämpft für Islam. Ja? Und die werden auch ihre Belohnung bekommen. Ich rede nicht jetzt, dass ich jetzt sage, dass ich in Frage stelle ihren Kampf und ihren Einsatz für Islam und Verteidigung des Islams und der Muslime. Darüber rede ich nicht. Ja? Das, was seine Nähe war, das bekommt er. Ja? Das, was seine Nähe war, das bekommt er. Wir bringen nicht in Frage diese Sache. Sondern wir reden, wie kann man so unverschämt sein, subhanallah. Ja? Nach so vielen Jahren Dschihads kommen da ein paar Affen und springen durch die Gegend. Wallahi, die sind nicht normal. Ich kann wirklich nichts anderes sagen. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagst du, wie unverschämt muss man sein? In Bosnien, was haben die Munafikin gemacht? Sie haben die Araber gefangen und haben sie ausgeliefert nach Guantanamo. Die kämpfen mit dir, verteidigen dich und dein Dorf und deine Häuser. Und die verfangen sie. Flugzeug nach Guantanamo. Liefern sie auch nach Syrien. Liefern sie aus nach Ägypten. Liefern sie aus nach Algerien, nach Tunis. Schlimmer als Guantanamo. Ja, jetzt nicht mehr. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah hat Erleichterung gegeben und eine Gelegenheit für die Muslime. Alhamdulillah. Ja, sie liefern sie aus. Menschen, die haben dir geholfen, dass du überlebst mit Allahs Erlaubnis. Haben Geld geschickt. Und du lieferst ihn am Ende aus. Also tiefer geht's nicht, Wallah. Tقودهم قعيدة الجهاد. لِيُرْجِعُوا الْأَقْصَى مِنَ الْأَعَادِي لِيُرْجِعُوا الْأَقْصَى مِنَ الْأَعَادِي وَيُرْجِعُوا خِلَافَةَ الرَّشَادِ وَيُرْجِعُوا خِلَافَةَ الرَّشَادِ هم الرجال والرجال قلة هم الرجال والرجال